Sound check. Deutsche Pop- und Rockmusik abseits von den Angesagten und den Absahnern, den Megastars wie Grönemeyer, Niedecken, Müller-Westernhagen und Maffay. Gibt's das überhaupt? Soundcheck gibt die Antwort und bietet Alternativen in den nächsten knapp 2 Stunden. Am Mikrofon ist Rainer Blome. Remember this problem? Um 11 habe ich eine wichtige Sitzung. Um 12 muss ein ausländischer Gast vom Flughafen abgeholt werden. Um 1 wieder ein anderer. The German language. Wo ist Zuhaus, Mama? Auf der großen Straße. Wo ist Zuhaus, Papa? Vielleicht hier auf dieser Straße. Doch diese Straße ist so lang, ist so endlos lang. Ich kann das Ende nicht sehen und mir ist so bang. Vielleicht find ich dich, find ich mein Zuhause auf der großen Straße. Wo ist Zuhause, Mama? Hinter blauen Bergen. Wo ist Zuhause, Papa? Vielleicht hinter diesen Bergen. Doch die Berge sind hoch, ich flutsche den Weg. Wir führt mich ans Ziel und wir können Steg. Vielleicht find ich dich, find ich mein Zuhause hinter blauen Bergen. Wo ist Zuhause, Mama? In den grünen Tälern. Wo ist Zuhause, Papa? Vielleicht dort in diesen Tälern. Bitte komm, lass uns dorthin gehen. Man sagt, die Täler blau ist alles so schön. Vielleicht find ich dich, find ich mein Zuhause in den grünen Tälern. Wo ist Zuhause, Mama? Bei den hellen Sternen. Wo ist Zuhause, Papa? Vielleicht dort bei diesen Sternen. Dieser Weg dorthin, der ist sicher weit. Fast eine ganze Ewigkeit. Vielleicht find ich dich, find ich mein Zuhause bei den hellen Sternen. Oben bei den hellen Sternen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Auch Johnny Cash hatte seine Mühe damit, als er seine Army-Zeit dereinst im bayerischen Landsberg abdiente und Wo ist zu Hause Mama auf Deutsch philosophierte. Aber das Thema seines Songs kam rüber. Wo ist man eigentlich zu Hause, wenn man ständig unterwegs ist? Ein Thema, das auch die Gruppe FSK beschäftigt hat, jene skurrile süddeutsche Gruppe, die sich nach der ganz offiziösen freiwilligen Selbstkontrolle benannt hat. Diesel Oktoberfest, so der Titel ihres Songs, über das ewige Unterwegssein. Wir fahren auf der Autobahn. freut die Lodelei auf Schmutzlach, wenn die Polizei schafft sie in mein Rostock nach Gedei. Klassenkampf, Geschlechtsverkehr, gaben ein Zentierchen her, wirkungsvoller als ein spitzer Speer. Wer trinkt seine Scotch-Begleit, leckt nach jeder Stöckelgeist, der Spediteur und sein Geschmeiß. Morgen wird aufgehängt, diese Öl mit Blut vermengt, morgen früh wird aufgehängt. Es müssen nicht immer die großen Gesten und der Ruf nach Freiheit sein, wenn in Wirklichkeit nur ans Bankkonto gedacht wird. Nein, es tun auch die kleinen Alltagsgeschichten, die witzig und unorthodox verpackt mindestens genauso das verkörpern, was die Stars der deutschen Pop- und Rockmusik für die Massen zur Schau stellen. Die No Goods aus München brachten davon gerade etwas in ihrem Lied vom Wilden Westen. Und auch die Nuts, die sich eigentlich genauso gut auf Deutsch die Nüsse nennen könnten, sind so eine Band, die zwar von der mächtigen Plattenindustrie links liegen gelassen wird, aber immer den Nerv der Zeit in diesem unserem Land trifft. Wenn auch oft mit einem Humor, den die Massen sicher nicht nachvollziehen. Die Nuts kommen aus Altötting, der heiligen Stadt in Bayern, der sie ihre ganze Hassliebe entgegenbringen, denn, so heißt es in ihrem Lied, nicht einmal die Sonne lacht, weil der Weihrauch alles finster macht. Und in jedem Laden sind Heiligtümer für Geld zu haben. Längeres Leben, mechanisches Segen, brauchst nur ein paar Magen legen. Wir sind Altöttinger, wir sind Altöttinger. anders als Petting. Wir sind nur aus Altötting. Morgens früh, ich mein so macht, wenn diese Stadt aus dem Schlaf erwacht und nicht einmal mehr die Sonne lacht, weil der Weihrauch alles finster macht. Ja, dann lass dich nicht täuschen, das ist nicht der Rauch. Ich weiß, in eurer großen Stadt gibt's ihn auch, aber lass dich nicht täuschen, das ist bei uns Brauch. Das ist nur der Rauch der ewigen Keuschen. Wir sind Alöttinger, wir sind Alöttinger. Wir sind aus Altötting, wir sind nur aus Altötting. Kirchen und noch viel mehr, das sagt schon immer, ne Kneipe muss her. Das geht nicht, sagt man, das ist doch ganz klar. Schließlich war bei uns der Papst schon da. Du fragst mich, warum seid ihr immer noch hier? Ich hab nur eine Antwort und die gebe ich dir. In einer großen Stadt, ja, da waren wir auch. Da standen dann wir uns die Beine im Bauch. Da fragten wir euch hier, Leute, hier da in Berlin. Ist nicht alles irgendwie ein größeres Altöttinger? Ihr seid Altöttinger. Gebt's zu, ihr seid Altöttinger. Sind wir alle aus Altötting? Sind wir alle aus Altötting? Für mich. Simon Sklave schuft für mich. Untertan, jetzt opfer dich. Nur für mich und nicht für dich. Kämpf für mich, nicht für dich. Opfer dich, nur für mich. Was ich will, was wirst du tun? Freies Denken ist dein Lohn. Du denkst du frei, wie ich es will. Nur für mich und nicht für dich. Kämpf für mich, nicht für dich. Opfer dich, nur für mich. Sei mein Krieger, kämpf für mich. Sei mein Sklave, schuf für mich. Untertan, jetzt opfer dich. Nur für mich und nicht für dich. Was ich will, das wirst du tun. Freies Denken ist der Lohn. Denkst du frei, wie ich es will. Nur für mich und nicht für dich. Kämpf für mich, nicht für dich. weiß, vergolde ich. Deine Kinder kaufe ich. Deine Tränen brauch ich nicht. Für deine Pflicht bin ich. Samenkrieger kämpfe mich. Samensklave schöpfe mich. Untertanen zapfe dich. Nur für mich und nicht für dich. Was ich will, das wirst du tun. Freies Denken ist dein Lohn. Du denkst du frei, wie ich es will. Nur für mich und nicht für dich. Kämpf für mich, nicht für dich. Opfer dich, nur für mich. Kommen und gehen, das Prinzip bleibt bestehen. Ganz egal, wer dich führt, das System bleibt ganz unberührt. Es waren zweimal die Nuts und zum Schluss gab die Regierung noch ihre Erklärung über Charlotte ab. Neue deutsche Pop- und Rocktöne aus Deutschland im Soundcheck des Deutschlandfunks. Doch bevor wir damit weitermachen, hier zunächst einmal zur Abwechslung neue deutsche Instrumentalmusik. Von der TD-Platte, Tangerine Dream-Platte, Tyranny of Beauty, zu Deutsch hieße das sowas wie Tyrannei der Schönheit, hier der Titel Katzengang oder klingt Catwalk besser? Thank you. Tangerine Dream und Catwalk von der CD Tyranny of Beauty. Und weiter geht's mit Beispielen dafür, dass deutsche Pop- und Rocktexte entgegen dem weitläufigen Ruf nicht immer vom Betroffenheitssyndrom befallen und keineswegs an den Haaren herbeigezogene Sozialkritik sein müssen. Zuerst Mastino alias Horst Petersen und dann Wiglaf Droste, der uns klarzumachen versucht, dass Nina Hagen zu Matthias Reim ins Müttergenesungsheim muss. Doch dieser Wiglaf Droste kommt erst zum Schluss dieses Dreierpacks, denn dazwischen gibt's noch einmal die Nüsse aus Altötting mit dem Rest die Pest ohne Respekt. Es gibt keine Sterne. Ja, ich sitze an meinem Schreibtisch, schau ich aus in jede Richtung, werd dadurch immer kleiner, im Schatten meines Bleistifts. Wasser, Mond und Sterne, ebenso wie Luft, darüber schreibe ich gerne. Ich hab's noch nie versucht, bin unter meiner Decke, dort bin ich richtig König. In der neutralen Ecke hab ich mich schwer versündigt. Schreib Glück durch Langeweile mit Edding auf die Haut. Ich hebe eine Hand, taste mich vor im Dunkeln, renn gegen eine Wand, will, dass die Sterne funkeln. Es gibt keine Sterne, das sind Löcher im Papier. Es gibt keine Sterne, das sind Löcher im Papier. Hoch aus Büro und kalte Laterne, über mir Sterne, die völlig bevölkert, weit in der Ferne und ständig missachten, obwohl wir sie mit dem Fernrohr betrachten. Die Farben ihrer Ringe lange bestaunen uns Daten, ihre Entfernung zu raunen, Elemente ihrer Atmosphäre schon kennen, Dichte, Standort und Alter benennen, mit ihnen reden, weil wir Rauschen hören, bei dem wir vielleicht mit unseren Tönen stören und alles erwarten und glauben und hoffen, dabei ist die Zukunft völlig offen, auch wenn manche denken, wir stammen von ihnen, doch wenn sie uns sehen, müssen sie grinen. Denn schau uns an! Wer mit dem Ehrgeiz, dem sind die Schuhe zu klein, für den Weg durch die Menge, er kann sich nicht an den Hubschrauber hängen. Ein Helfer, der sich den Kitzel verschafft, der das süße Gift des Mitleids aus den letzten Tränen macht. Eine Frau, die sich mit dem Einkauf verwechselt und ihre Wünsche in der Tüte versteckt hält. Ein Säufer, der seine Geistesblitze zu fangen versucht, der 100 Jahre seine Schnürsenkel sucht. Der sich dumm macht, aus Angst nichts zu sagen, der den Schlüssel nicht fängt und ich kann ihn nicht tragen. Ein Alter, der Erwartungen hält, kann das Wasser seines Lebens am Tage nicht mehr halten, bis ihm Nacht wird. Und dann kommt er zu den Kalten. Dort gibt's keine Sterne, das sind Löcher im Papier. Es gibt keine Sterne, das sind Löcher im Papier. Er findet sich als Geschenk, er hat sich einfach in ihren Arm gehängt. Und so geht er, versucht den Gleichschritt mit ihr. Ihre Gedanken sind woanders, vergeblich folgt er ihr. Ein Kind, es hat die Zähne schon verloren, wurde einer Mutter vor 6 Jahren geboren. Jetzt kennt es schon eine Menge von der Welt, es hat genug zu essen und Wäsche wird. wird gestellt. Das Kind, es hat seinen Kopf geschoren, versucht von der Gewalt und ist bereits verloren. So schlägt es die von der gleichen Erde. Es soll krepieren an seiner Härte. Ein Vater, der nachts von Frauen ausschleicht, ihm die Macht über die Mutter nicht reicht. Der die Tochter auch noch zerschlagen möchte. Sie hat die Kette missachtet und er wollte nur ihr Bestes. So sucht er sie heim auf all ihren Wegen. Seine Allmacht, die soll ihn wiederbeleben. Schau ihn an, den Mann. Schau ihn an, den Mann. Ein Gesicht im Osten, hässlich, arm und böse. Es gibt keine Sterne, das sind Löcher im Papier. Es gibt keine Sterne, das sind Löcher im Papier. Wir schicken Raketen, die Tafeln tragen, die sollen was über uns hier unten aussagen. Bilder von Mann und Frau, Prinzahlen, Musik, das kleine Einmaleins von allem ein Stück. Wir glauben, die Landebahnen zu kennen, würden wieder begeistert zu ihnen rennen. Denn alles könnte nur besser werden, landen die ersten Menschen auf Erden. Problem, bei denen zu stehen, die drauf warten, ihr Land zu verraten. Ich kann nur mit denen gehen, die das Leben nicht als Geschenk verstehen. Ich kann nur mit denen gehen, die das Leben nicht als Geschenk verstehen. Und dem Rest wünsche ich die Pest. Und dem Rest wünsche ich die Pest. Ja, und dem Rest wünsche ich die Pest. Dem Rest nur die Pest. Wiglaf Droste mit Mach den Kopf zu. Zu denen, die neue deutsche Poptöne aus den althergebrachten Bahnen herausbringen, gehören seit einiger Zeit auch die Rapper aus dem Hip-Hop-Lager. Bei Mastino vorhin war davon ansatzweise schon etwas zu hören. Und, so muss man einfach konstatieren, sie werden immer besser. Nach dem Hitparadenerfolg von den Fantastischen Vieren haben sich da ganz neue Perspektiven aufgetan. Statt dem Gangster-Rap ihrer Vorbilder in den USA nachzueifern, besinnen sich die auf Deutsch rappenden Hip-Hopper immer häufiger auf die gute alte Humortradition der deutschen Schlagertexte in den 20er Jahren. Wie zum Beispiel das Rap-Duo Fettes Brot und die Schwester S. Don't worry. Sag fett und nicht geil. Wenn du fett bist, kannst du auch über dich selbst lachen. Trittst immer ins Fettnäpfchen, machst ständig pralle Sachen. Manche sagen, du bist zu blöd, du schwimmst sogar auf mich. Ich nenne es einfach fett, nenn du es wie du willst. Denn fett zu sein, das ist dein Ziel. Ich bin drin, um zu gewinnen, das ist mein Spiel. Fett abzuderben ist mein Reimstil. Und ich höre niemals auf, weil mir nicht sein Ziel. Ich bin fett, so fett, richtig, richtig fett. Und ich würde damit aufhören, wenn ich keinen Spaß daran hätte. Das ist die Definition von Fett. Die Definition, die Definition, die Definition von Fett. Die Definition, die Definition, die Definition von Fett. Unser Brot ist fett, fettes Brot. Schmeckt fein, du. So soll's sein, du. Gebäck muss schmecken, am besten wie bei Mutter. Mutter backt mit Butter, die schmeckt fetter als fetter. Du schuft, erschaffst, Krümel ohne Kraft. Fett macht geschmeidig, Wasser verpufft, schlaff. Noch viel krasser Wasser macht alles nasser. Drum ist Sonnenschein auch fetter als Regenwetter. Weder kletter ich als Fetter aus dem Hip-Hop-Heldenhimmel, noch steh ich auf der Bühne mit der Hand an meinem. Ich schmetter keine Metaphern wie ein singender Simmel, doch reim ich auch nicht ein in solche Laberkopfgewimmel. Einen Wimmel hab ich trotz alledem, muss ich nicht schämen. Nimm mich so hin wie ich bin und ich schwitz am Kinn von Cola-Fläschchen. Fühl mich ohne Wohler. Oh la la, Fett bedeutet auf Französisch Party. Spart nie an Party, denn Feierjan bewahrt die Gemütlichkeit. Gemütlichkeit ist äußerst fett, wenn ihr betrüblich seid. Zusammen saufen, bis nicht übrig bleibt. Vergnüglich halt, mach dich frei von allen Ketten. Denn aus sieben dünnen Scharen, da kommen die sieben fetten Fetten. Sind meine Reime, fettes Brot ist mein Fett. Das ist die Definition von Fett. Die Definition, die Definition. Schwester S. Die Chai, die ihr stehst und anpisst, bis ihr wisst, wie spät es ist. Also tut mir und euch einen Gefallen und macht jetzt kein Geschiss. Bum, bum, wie an Silvester knallt die Schwester härter und fester. Durch das Geläster war das dein bester Versuch. Dann wird ja das Tuch, denn ich schreibe und huch, da ist dein Buch voll Reim, mein Fluch. Für die einen, für die anderen ein Segen. Wie ein Erdbeben prall ich eben überlegen, um dich wegzufegen. Mit Schlägen und Donner, wie Regen im Sommer. Komm mal hierher, wer fürchtet das Schwesterlein? Hass gibt dir besser rein, du lässt es besser sein. Diesen Rand zu wiederholen, denn wird von dir gestohlen. Klingt das schlimmer als die Stimme von Dieter Bohlen. Willst du mich verkohlen, ich werd dich versohlen wie eine Mama. Sommer, Kammer, sein wie ein Zermer. Sagt unberührbar und spürbar gut. Ha, Schwester, es vergiss den Rest und zieh den Hut. S-T-E-S und steh wie P über den D, I-N-G-E-N und rate dir Rennen, wenn Männer langsam gehen, weil die Penner nicht verstehen, dass sich Worte und Köpfe verdrehen kann ohne Problem. Du wirst schon sehen oder besser noch hören, wie sich die, die sich gegen mich stellen, selbst zerstören. Schwören kannst du, was du willst, ich werd dir nicht glauben. Ich kann anderen nicht erlauben, das, was mir gehört, so Raum wie Traum. Zerquetsch dich mit einer Hand, frag die Boxen an der Wand, wer ist die Beste im ganzen Land? Hast du erkannt, was sie sagen? Willst du es wagen, nochmal zu fragen und die Antwort ertragen? Der überragende Grund, warum du bin ich, deine Schwester ist. Verstehst doch auch nicht sprichst, was der Grund ist, warum du gehst und verwehst. Wenn ich komm und wenn ich komm, komm ich bombastisch, fantastisch wie die vier von Sonnen bis Samstag, sieben Tage immer wieder. Schwester S-Lieder, für dich bin ich Dieter. Sima, ich bin all das, du bist nichts. Angesichts der Moral des Gedichts, es ist schlicht meine Pflicht, deiner Wenigkeit zu zeigen, dass sich diese Reime eignen, dich in Scheiben zu schneiden. Schweigen will ich hören und Lämmer will ich sehen. Ratten sollen gehen, wenn sich diese Platten drehen. Doch wen wird es treffen, wenn die Schwester kommt? Und wann? Vielleicht dich und prompt. Schwester S., die Rapperin, die mit dem Rödelheim-Hartreim-Projekt unlängst bei einer ausgedehnten Deutschlandtour ihre rotzfrechen Reime auch live unter das Volk gebracht hat. Gleich nach den Nachrichten um 2:05 geht's weiter mit neuen deutschen Pop- und Rocktönen. Jetzt aber noch ein paar Takte von den deutschen Urvätern von Techno und Trance von Tangerine Dream. We'll be right back.